Kapitel 7 Übung A15 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Haus. Diesen Laut hört man. Haus. Haben. Hobby. Helfen. Hoch. Hallo. Hauptbahnhof. Hotel. Heiß. Hell. Heimatland. Honig. Hochhaus. Zuhören. Mehrfamilienhaus. Abholen. Haben Sie ein Hobby? Hast du eine helle Wohnung? Hallo. Das Hotel ist neben dem Hauptbahnhof. Ist das Haus hoch? Natürlich. Es ist ein Hochhaus. Können Sie mir helfen? Es gibt heißen Tee mit Honig. Wohnung. Diesen Laut hört man nicht. Wohnen. Frühstück. Wohnung. Mehrfamilienhaus. Stühle. Zahl. Hauptbahnhof. Schuh. Früh. Markieren Sie. Welches H hört man? Wie viele Stühle hast du in deiner Wohnung? Wohnst du in diesem Mehrfamilienhaus? Trinkst du zum Frühstück immer Tee mit Honig? Kannst du die Stühle in dem Geschäft abholen? Wie komme ich zum Hauptbahnhof?